nicht wahr? Ich warnte. Ich warnte. Ich warnte. Ich warnte. Ich warnte mit geschlossenen Augen, warte auf den Morgen. Ich warnte. Ich warnte auf die Putzfrau, die soll den Blumenmüll entsorgen. Ich warte auf die Kellnerin, hab Monde mir bestellt. Ich warte durch die ganze Zeitung, bis es Zeit ist für die Welt. Ich warte. Ich warte mit dem Kugelschreiber auf den Einfall der Ideen. Ich warte, warte immer weiter, bis es Zeit ist, zurückzugehen. Ich warte. Ich warte in den Zwischenräumen, täglich ungeschützt. Ich warte auf die neue Sprache, die, die mir dann nützt. Dopamine, die mir innerlich versprochen sind. Ich warte auf die Vorstellung, dass der Film endlich beginnt. Ich warte vor dem Automaten. Warte auf mein Geld. Ich warte, bis ein Stückchen Weltraumschrott direkt vor meine Füße fällt. Ich warte, koste schwarze Tasten, weil weiß bisher nur lügt. Ich warte. Ganges Lärm, ich warte auf Fischesang. Ich warte auf den einen großen, unbeherrschten Klang. Ich warte auf die dunklen Massen, zwischen den Sternen noch unentdeckt. Ich warte auf die Untertassen, in den Nazis in den Anden versteckt. Ich warte am Rand der Welt, an dem es selbst Atomen schwindelt. Ich warte direkt am schwarzen Loch. Ich warte, warte immer noch. Ich warte unverdrossen. Ich warte auf meiner Eisbergspitze am Ende der Physik. Ich warte. Immer weiter auf Musik. Ich Jesus erntet. Ah, ich lebe in Markus Tanzen, ohne Ende für die dunkle Ton. Der Stadt entkommt, die alle noch an den Weg von Gott. Ich warte, bis sie von den toten Scheußen öffnet. Und der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand, der Tod von meiner Hand. Ich warte, bis es nicht mehr zu warten gibt. Das Leben ist kein Irrtum. Kein Irrtum und Musik. Ich warte. Und ich warte. Immer noch. I have never promised you anything. And that is the truth. Eh?